1. Der Mann 30 mich zum Tor, das Ostlich ausgerichtet war. 2. Tatsächlich erschien dort die Herrlichkeit des Gottes Israels aus Ostlicher Richtung, Rauschen Arnulti dem Mächtiger Wasser und das ganze Land erstrahlt in ihrer Pracht. 3. Die Vision, die ich sah, Arnulti der, die ich bereits erlebt hat, als Gott erschien, am die Stadt zu zerstören, ort das Gefahrt, das ich erblickt, glich dem, das ich am Flusskörper gesehen hat, woraufhin ich mich zu Boden warf. 4. Anschließend betrat die Herrlichkeit des Herrn den Tempelbereich durch das Tor, dessen Front nach Osten ausgerichtet war. 5. Der Geist hob mich empor und führte mich in den inneren Vorhof, wo der Tempel tatsächlich von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt war. 6. Warin der Mann noch neben mir stand, hort ich ein Stimm aus dem Tempel zu mir sprechen. 7. Sagt zu mir, Menschensohn, siehst du den Ort meines Thrones und den Ort meiner Fesseln, wo ich für immer unter den Israeliten wohnen mochte? Das Haus Israel und sein Könige sollen meinen heiligen Namen fortan nicht mehr durch ihren Gottesdienst, ihr Opferhohen und die Leichen ihrer Könige entweihen. 8. Sie hatten ihr Schwell direkt neben mein und ihr Pfosten neben mein gesetzt, so dass nur ein Wunsch wischen uns verblieb. Durch dies abschulichen Taten intuiten Sie meinen heiligen Namen fortwährend, was dazu führte, dass ich Sie in meinem Sohn vernichtet. 9. Von nannen sollen Sie ihren Gottesdienst und die Leichen ihrer Könige von mir fernhalten, damit ich dauerhaft unter ihnen wohnen kann. 10. Du aber, Menschensohn, beschreib dem Haus Israel den Tempel, damit Sie sich ihre früheren Verfehlungen schamen. 11. Wenn Sie sich für all ihr Taten schamen, sollst du ihnen die genau Form des Tempels, sein Anordnung, sein Ein- und Ausgehen sowie all sein Vorschriften und Regeln offenbaren. Schreib dies für ihren Augen auf, damit Sie die gesamte Gestaltung und all Bestimmungen sorgfältig beachten und befolgen. 12. Die Bestimmung für den Tempel lautet, sein gesamter Bereich auf dem Berggipfel soll ringsum als hochheilig betrachtet werden. Dies ist tatsächlich die Vorschrift für den Tempel. 13. Dies sind die Maß des Alters in Ellen, wo bei ein L eine gewöhnlichen L plus eine Handbreit entspricht, die Grundinfassung soll ein L lang und ein L breit sein, und sein Simsum Rand ringsum ein Span messen. Dies ist die Hove des Alters, 14. Von der Grundinfassung am Boden bis zur unteren Umfriedung sind es zwei Ellen in der Höhe und ein L in der Breit, von der kleinen Umfriedung bis zur großen Umfriedung sind es via Ellen in der Höhe und ein L in der Breit. 15. Der Opfer hört Mass via Ellen in der Höhe, und von ihm ragt 10 via Horne nach oben. 16. Der Opfer hört war quadratisch, mit einer Lange von Zwölf Ellen und einer Breit von Zwölf Ellen und Allen via Seiten. 17. Die Umfrieding Mass Wirsen Ellen in der Lange und Wirsen Ellen in der Breiten Allen via Seiten, die Ringsum verlaufend einfassung war ein halbel breit, und die Vertifung darin ein L. Die Stufen des Alters Seiten nach Osten. 18. Sagt zu mir, Menschensohn, so spricht der Herr, die sind die Vorschriften für den Alter und dem Tag und dem fertiggestellt Word, im Brandopfer dazu bringen und Blatt darauf zu sprengen. 19. Dann sollst du den Levitischen Priestern, die von Zadok abstammen und die Erlaubnis haben, mir zu dienen, wie der Herr, spricht, ein Jungs Rind als Sündopfer übergeben. 20. Du sollst etwas von seinem Blut nehmen und essen die via Horne des Alters, und die via Ecken der Umfrieding und die Ringsum verlaufend einfassung streichen, den Alter auf dies Weise zu entzünden. 21. Danach sollst du den Steier, der als Sündopfer dient, und dem Dafer Vorschehen in Ort außerhalb des Heiligtums im Tempelbereich verbrennen lassen. 22. Am zweiten Tag sollst du einen makellosen Ziegenbock als Sündopfer darbringen, den Alter damit zu entzünden, genau wie es mit dem Steier geschehen ist. 23. Nachdem die Entzündung abgeschlossen ist, sollst du einen makellosen Jungen Steier und einen makellosen Widder aus der Herd darbringen. 24. Dies Tier sollst du vor den Herrn bringen, die Priester sollen Souls auf Sie streuen und Sie dem Herrn als Brandopfer darbringen. 25. Sieben Tage lang sollst du täglich einen Ziegenbock als Sündopfer vorbereiten, außerdem sollen ein junger Stier und ein Widder aus der Herd, Bade Michaelos, bereitgestellt werden. 26. Waren diese sieben Tage soll der Alterinsund, Jirinit und Gewait werden. 27. Nachdem dies Tage bindet sind, sollen die Priester vom Opten tagen und darüber hinaus your Brandopfer und Schlachtopfer auf dem Alter darbringen und ich wird you gnädige nehmen, spricht der Herr.